Ach, was sie da, der Flieder blüht. Am Brunnen drüben steht der Strauch. Die Flötentöne kommen von da. Na sicher, Autos hupen auch. Komm, gieß das Glas noch einmal voll, dein Roter ist tatsächlich gut. Das Lachen und das Plätschern gehen, so wie der Wein direkt ins Blut. Und auch die Düfte ringsherum, Herrgott, nochmal die Frauen und die Mädchen werden jedes Jahr noch schöner, guckt die da mit Hund und ihren Beinen bis zum Hals, über mir Hintern gar nichts als, Herrgott, nochmal, was ist denn das? Allah, ich trinke noch ein Glas. In meinem Alter, hör doch auf, ich bring's noch dreimal rundherum. Jawohl, am Tag und in der Nacht, ich sage dir auch gleich warum. Der Gregor mag die Jungen und der Heinz die Flachen. Kalle kocht und Kalle lässt sie schlagen von einer 2 Meter Frau mit Gurt. Der Gerd mag geile Damen und Hans-Jochen hat's gern brav und barsch von einer Gouvernante. Du magst einen festen Männerarsch, doch ich hab bei allen Schlag, weil ich sie nämlich alle mag. Komm, gieß das Glas noch einmal voll. Herrgott, wie ist der Frühling toll. Die liebe ich, der Himmel ist so hoch, so weit. Ach was, das war kein Autocrash. Die Berber drüben kriegen Streit. Die Seidelbast-Trompete bläst und Beifahrt klatscht. Der rote Mond, komm, gieß das Glas noch einmal voll. Und danach mach ich mich davon. Zum Kinderspielplatz geh ich. Zu den Müttern auf den Bänken, die sind ganz in ihren Träumen. Und ich setz mich einfach zwischen sie, erzählt Pastores, spreiz mich. Ich sage dir, da krieg ich Stich, ich bin nicht dumm, du bleibst da stehen. Ich kann auch gut alleine gehen.